1. Als der Pfingstag gekommen war, versammelten sich alle Gläubigen an einem Ort. 2. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Geräusch, das einem heftigsten Wind ahnelte und das gesamte Haus erfüllt, in dem sie sich aufhielten. 3. Daraufhin erschienen ihnen zungenförmige Gebilde, die wie Feuer außer hen, sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. 4. Sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllten begannen, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist es ihnen ermöglichte. 5. Zu dieser Zeit lebten in Jerusalem vom Juden aus allen Nationen der Welt. 6. Als Diocese Geräusch zu Horen war, versammelte sich ein groß Menschenmensch, die verwirrt war, weil jeder die Jünger in seiner eigenen Muttersprache sprechen hort. 7. All Anwesenden waren erstaunt und fragten sich, sind die Sprechenden nicht all Galiläer? 8. Why ist es dann möglich, dass jeder von uns sie in seiner Geburtsprache hort? 9. Wer sind Potha, Meda, Elamiter, Bewohner Mesopotamiens, Judas, Cappadocians, Pontus und der Provinz Asia? 10. Soe aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten Libyens bei Kyrene, und Orch Roma, die Hier Leben. 11. Juden und Proselyten, Kreta und Arabia. Why konnen wir siel in unseren eigenen Sprechen über die großen Taten Gott sprechen horen? 12. All waren weiterhin verwirrt und fragten einander, was hat die zu bedeuten? 13. Ander hingen spotteten und behaupteten, sie seien betrunken von sussem Wein. 14. Doch Petrus stand mit den elf anderen Aposteln auf, hob sein Stimm und sprach zu ihnen. 15. Dies Leute sind keenswegs betrunken, wie falschlicherweise nimmt, denn es ist erst die Drittstunde des Tags. 16. Viel mehr erfüllt sich hier, was durch den Propheten Joel verhergesagt word. 17. Gott spricht, in den letzten Tagen word ich meinen Geist über all Menschen ausgießen. Your Sonnen tochter werden prophetisch reden, your jungen Männer werden Visionen haben und your alten Männer werden Traum empfangen. 18. J.A. Auch über mein Nektar und Magda word ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. 19. ICH word Wunder im Himmel und Sachen auf der Oder Sagen, Blatt, Feuer und Dichten Rauch. 20. Die Sun word sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blatt, Bever der Gross und Strahlen Tag des Herrn anbricht. 21. Und es word geschehen, das Jeder, der den Namen des Herrn anruft, Geratet word. 22. A Manna Israels, Hort dies word, Jesus von Nazareth war ein Mann, den Gott uch durch Machtige Taten, Wunder und Zeichen beglaubigt, die Gott durch in ihrer mit Workte, wie selbst wist. 23. Dicen Jesus, der Gemus Gottes festgesetzten Plan und seiner Verorsicht ausgeliefert word, hat durch die Hand gesetzloser ans Kreuz geschlagen und getotet. 24. Doch Gott hat in Orfeweckt, in dem die Fesseln des Todes lost, denn es war unmöglich, dass der Tod in festhalten konnte. 25. Denn David spricht über in ICH so den Herrn stets vor mir, die zu meiner Rechten ist, word ICH nicht wanken. 26. Die Schalb freut sich mein Herz und mein Zunge jubelt. 27. Auch mein Leib word in Hoffnung ruhen, denn du wirst mein Seel nicht im Totenreich lassen und deinen Heiligen kein Verweisung sehen lassen. 28. Du hast mir die Wege des Lebens gesät und wirst mich mit Freude in deiner Gegenwart erfüllen. 29. Männer und Brüder, ICH kann euch offen sagen, dass der Patriarch David gestorben und begraben ist, und sein Grabmal ist bis heute unter uns. 30. Da ein Prophet war und wust, das Gott im mit einem Eid zugesichert hat, einen Nachkommen von ihm auf seinen Thron zu setzen. 31. Sprach vorausschauen von der Auferstehung des Christus, das dieser nicht im Totenreich bleiben und sein Leib kein Verweisung erfahren word. 32. Dicen Jesus hat Gott auferweckt, und werl sinds jugen davon. 33. Nachdem zur Rechten Gottes erhot und die Verheißung des Heiligen Geists vom Vater empfangen hat, goss dicen Geist aus, den jetzt Satan hort. 34. Den David. Ist nicht selbst in den Himmel aufgestiegen, viel mehr sagt 35. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bisich den Feinde zum Schemel deiner Fass make. 36. Das Gans Haus Israel Solder hier Zweifelsfreie kennen, das Gott diesen Jesus, den er gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus gemacht hat. 37. Als sie dies horten, wären sie tief betroffen und fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun, Männer und Brüder. 38. Petrus erwidert ihnen, Kurtum und last uke jede von uke im Namen Jesu Christi Vergebung Sünden taufen, dann werdet er die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 39. Denn dies verheißen gilt uke und ihren Kindern so allen, die fern sind, so viel der Herr, unser Gott, berufen word. 40. Mit vilen weiteren Werten Bischwer und Ermanter sie und sagt, last uke aus diesem verdorbenen Geschlecht retten. 41. Diogenigen, die sein Werten amen, ließen sich taufen und an diesem Tag werden der Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen hinzugefügt. 42. Sie widmeten sich beständig der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und den Gebeten. 43. Gross Ehrfurcht ergriff all Menschen, den viel Wunder und Zeichen werden von den Aposteln in Jerusalem gewirkt. 44. All Gläubigen lebten in enger Gemeinschaft und teilten als miteinander. 45. Sie verkauften ihren Besitz und Eigatter und verteilten den Erlös unter all, je nach dem individuellen Bedarf. 46. Taglich versammelten sie sich einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot und nahmen ihre Mahlzeiten mit Freude und Ehrfurchtigem Herzen ein. 47. Sie lobten Gott und erfreuten sich der Gunst des gesamten Volks. Der Herr fügte ihre Gemeinschaft taglich weitere Menschen hinzu, die gerettet wurden.